Was ist das Gebet? Das Gebet ist eine Erhebung des Geistes zu Gott, um ihn anzubeten, ihm zu danken und ihn um das zu bitten, was wir brauchen. Meistens fügt man doch die Abbitte, Wiedergutmachung für die Sünden hinzu, aber das kann man zur Bitte auch hinzuzählen, zum letzten Teil, den er hier erwähnt. Anbetung, Dank und Bitte, Großen und Ganzen.